بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir werden inshallah unsere Vortragsreihe fortführen bezüglich des jüngsten Tages. Und wir haben bereits die Reihe über die kleinen Zeichen auf das baldige Anbrechen des jüngsten Tages abgehandelt und darüber geredet. Und haben jetzt damit angefangen, über die großen Zeichen zu reden. Über die großen Zeichen, die eintreffen werden. Und die darauf hinweisen, dass das Eintreffen der Stunde kurz bevorsteht. Und wir haben gesagt, dass wenn man sich alle Beweise und alle authentischen Überlieferungen anschaut, bezüglich der großen Zeichen, da wird man feststellen, dass das erste große Zeichen, was eintreffen wird, wird das Herauskommen des Dajjal sein, des lügenden Messias. Das wird eines der ersten oder das erste Zeichen überhaupt von den großen Zeichen, die anfangen werden. Und wir haben bereits in der letzten Predigt über den Dajjal geredet, wie er aussieht. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ihn detailliert beschrieben, damit, falls er in unserer Zeit erscheinen sollte, jeder von uns weiß, wer er ist und wie er aussieht, damit er Abstand von ihm nimmt und damit er nicht an ihm glaubt. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die größte Versuchung, seitdem Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschuf, bis zum Tage der Auferstehung, die größte Versuchung wird die Erscheinung von diesem Dajjal sein. Deswegen ist es einfach wichtig zu wissen, wer dieser ist. Wie sieht er aus? Was wird er machen? Weil er wird den Leuten Wunder zeigen und es wird sie in Versuchung bringen, sodass sie dann alle an ihn oder viele an ihm glauben werden. Aber derjenige, der sich mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam auseinandergesetzt hat, er wird wissen, wenn er dann schließlich diese Wunder sieht, wissen, dass dieser der Dajjal ist und deswegen wird er dann von ihm auch Abstand nehmen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, bezüglich der Erscheinung des Dajjal und die Versuchung, die er mitbringen wird. Er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, ich weiß, was der Dajjal mit sich bringen wird. Er wird zwei Flüsse bei sich haben. Einer wird eindeutig wie Wasser aussehen und der andere wird eindeutig wie loderndes Feuer aussehen. Wenn einer von euch das erblickt, soll er den Fluss auswählen, der wie Feuer aussieht. Er soll seine Augen schließen, seinen Kopf senken und daraus trinken, denn es wird kühles Wasser sein. Von den Zeichen, von den Versuchungen, die dieser Dajjal mitbringen wird, wird sein, dass er eine Art Fluss mit Wasser und das andere aus Feuer bringen wird. Und für die Menschen wird es so aussehen, dass das Feuer, was für sie als Feuer aussieht, wird in Wirklichkeit Wasser sein. Und umgekehrt, weil wir gesagt haben, der Dajjal, das ist jemand, der die Wahrheit mit Unwahrheit, mit Falschheit verdeckt. Und das, was die Menschen sehen, ist nicht wirklich das, was dahinter steckt. Und so werden viele in Versuchung kommen. Aber derjenige, der sich mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt hat, er wird wissen, dass das, was nach Feuer aussieht, Wasser ist und das, was nach Wasser aussieht, wirklich Feuer ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb auch die Zeit, die der Dajjal hier auf dieser Erde verbringen wird, wenn er dann erscheinen wird. Im Hadith von An-Nawas ibn Sam'an, der bei Muslim verzeichnet ist, er sagte, dieser Sahabi sagte, die Sahaba fragten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie lange wird er auf der Erde bleiben? Sie wollten wissen, wie lange der Dajjal hier auf dieser Erde bleiben wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 40 Tage. Das heißt, er wird 40 Tage bleiben und in diesen 40 Tagen wird er jeden Ort auf dieser Erde besuchen, bis auf zwei Städte nicht. Mekka und Medina, wie wir dann gleich sehen werden. Er sagte 40 Tage. Ein Tag, also der erste Tag, so lang wie ein Jahr. Ein Tag, der zweite Tag, so lang wie ein Monat. Ein Tag, der dritte, so lang wie eine Woche. Und die restlichen Tage, so wie eure Tage. Und die Sahaba, als sie das hörten, dass der erste Tag so lange dauern wird wie ein Jahr, schaut, was sie gefragt haben. Unser einer würde vielleicht fragen, wie kann es sein, dass der erste Tag ein Jahr dauert? Wie sieht dieser Tag aus? Und so weiter und so fort. Wird überlegen, wie kann es dazu kommen, dass dieser Tag so lange dauern wird? Aber die Sahaba, ihre Sorge war eine ganz andere Sorge. Sie fragten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Gesandte Allah, wenn der Tag wie ein Jahr ist, sind dann die Gebete eines Tages dafür ausreichend? Ihre Sorge war, obwohl sie jetzt von dieser gewaltigen Versuchung hören, ihre Sorge war das Gebet. Sie wollten wissen, wenn ein Tag so lang andauert wie ein Jahr, reicht es aus, dass wir da nur 5 Gebete verrichten? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, ihr müsst die Zeit schätzen und dementsprechend eure Gebete verrichten. Das heißt, ihr wusstet ja vorher zum Beispiel den Abstand zwischen dem Morgengebet und dem Mittaggebet. und den Abstand zwischen dem Mittaggebet und dem Nachmittaggebet. So müsst ihr diese Gebete dann auch abschätzen. In diesem Jahr, diesem Tag, der so lange dauert wie ein Jahr, müsst ihr die Gebete abschätzen und so alle Gebete dann verrichten. Und dann heißt es im Hadith weiter, die Sahaba fragten, wenn er 40 Tage bleibt und die ganze Erde erreichen wird, wie schnell wird er sein? Sie fragten, o Gesandte Allahs, wie schnell wird er über die Erde reisen? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird die gesamte Erde erreichen wie der Regen, wenn er vom Wind getrieben wird. Wie gesagt, bis auf Mekka und Medina. Er wird die ganze Erde erreichen und überall seine Fitne verbreiten. Und überall wird er die Menschen aussieben. Weil da wird sich zeigen, wer wahrhaftig gläubig ist und wer ein Lügner ist und ein Heuchler ist. Er wird sieben, er wird die Menschen sieben. Diejenigen, die sich mit der Sunna auskannten, sie werden wissen, wer er ist. Und sie werden ihn der Lüge bezichtigen. Aber alle anderen, die sich damit nicht beschäftigt haben, werden auf ihn reinfallen. Und dann erzählt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, was er tun wird, wenn er denn die Erde bereist. Er sagte, er wird zu einigen Leuten kommen und sie rufen und sie werden ihm glauben und ihm antworten. Er wird in eine Stadt gehen, ein Dorf irgendwo zu Leuten und er wird sie rufen zu sich selbst. Er wird sagen, ich bin Gott. Und sie werden an ihm glauben. Und die Gelehrten sagen, wenn er dann kommt, wird Dürre herrschen. Es wird kein Wasser geben, die Menschen werden hungrig sein, verarmt sein. Und dann wird er kommen und schaut, wie die Prüfung sein wird. Er wird sagen, ich bin Gott. Und sie werden an ihm glauben. Und was wird er machen? Dann wird er den Himmel befehlen und es wird regnen. Und dann wird er der Erde befehlen und sie wird ihre Früchte hervorbringen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das gewährt, um zu zeigen und zu sehen, wer glaubt und wer glaubt nicht. Jeder, der weiß, dass er Dajjal ist, auch wenn es regnet, auch wenn die Erde auf einmal ihre Früchte bringt, er weiß, dass es der Dajjal und er glaubt nicht an die. Aber die hier haben an ihn geglaubt. Und dann wird werden das Vieh, was mager geworden ist durch die Dürre, sie werden jeden Abend zu den Leuten zurückkehren mit hoch aufgerichteten Höcker, die Euter voller Milch und die Flanken gespannt. Den Leuten wird es gut gehen, weil sie haben an ihn geglaubt und er kam mit dieser gewaltigen Prüfung. Er sagt zum Himmel, regnet und es regnet. Und die Früchte kommen heraus und die Tiere sind auf einmal kräftig. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann geht er zu anderen Leuten. Und jetzt geht er zu Leuten, die wissen werden, wer er ist, weil sie sich mit der Sunna beschäftigt haben. Und weil sie wussten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn detailliert beschrieben hat. Sodass als er dann in ihr Dorf kam oder in ihre Stadt, sie sofort wussten, wer er ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, dann wird er zu anderen Leuten kommen, zu ihnen sagen, dass er Gott sei. Doch sie werden ihn zurückweisen und ihn der Lüge bezichtigen. Daraufhin werden sie von Hungersnot und Härte getroffen sein. Eine Prüfung von Allah. Die, die an ihn glauben, denen wird es gut gehen. Und diejenigen, die nicht an ihn glauben, sie werden Hunger erleiden, Härte erleiden und so weiter und so fort. Weil dieser Dajjal sieben wird. Hier wird sich zeigen, wer wirklich gläubig ist und wer nicht. Und deswegen werden diejenigen, die an ihm glauben, wird es ihnen für diese Zeit gut gehen. Aber sie erwartet das Höllenfeuer, wenn sie so auf diesem Zustand sterben. Und die anderen, die nicht an ihm glauben werden, weil sie wissen, dass er Dajjal ist, weil sie werden lesen, zwischen seinen Augen, Käfer, ungläubig. Und sie werden Abstand von ihm halten, aber sie werden Hungersnot erleiden zu diesem Augenblick. Aber was sie erwarten wird, ist die Vergebung Allahs und das Paradies. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith. Und dann wird dieser Dajjal an Ruinen vorbeikommen. Zerstörte Häuser, eine verlassene Gegend. Und dann wird er sagen, bringt eure Schätze hervor. Schätze, die seit Jahren und Jahrhunderten verborgen waren. Er befehlt und auf einmal kommen die Schätze heraus. Gold, Silber, alle Schätze kommen heraus. Und die Schätze werden ihm folgen, sagt der Gesandte Allahs, wie ein Schwarm Bienen. Die Schätze werden ihm folgen. Und deswegen wird auch eines der größten Gruppen sein, die ihm folgen werden, werden Frauen sein. Weil sie diese Schätze lieben werden. Er wird rufen und die Schätze werden ihm folgen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sogar der Mann nach Hause gehen muss und seine Frau und seine Schwestern und seine Töchter festbinden muss zu Hause, damit sie ihm nicht nachlaufen. So gewaltig wird diese Prüfung für die Frauen sein, aber allgemein für alle. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, dann wird er einen Mann rufen, der jung ist und vor Kraft strotzt. Und er wird ihn mit einem Schwert schlagen und in zwei Hälften teilen. Die Prüfungen, die wir vorher gesehen haben, sind schon gewaltig. Aber jetzt kommt eine Prüfung, wo viele sagen werden, das kann nur Gott sein. Und an ihm glauben werden. Er lässt einen Mann holen, einen jungen Mann. Und er wird ihn mit dem Schwert in zwei teilen. Und er wird zwischen diesen zwei Hälften gehen, um zu zeigen, der ist wirklich geteilt in zwei. und die Menschen und die Leute werden es sehen. Und dann wird er zu diesem jungen Mann sagen, steh auf, und er wird aufstehen. So als wäre nichts passiert. Eine Prüfung von Allah. Deswegen sagt der Gesandte Allahs, die gewaltigste Prüfung, die gewaltigste Fitna überhaupt, seitdem Allah Adam erschaffen hat, bis zum Tag der Auferstehung, wird dieser Dajjal sein, weil er wird mit Sachen kommen, wo die Leute denken werden, das kann nur Gott sein. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Dajjal ist einäugig und Allah ist nicht einäugig. Deswegen diejenigen, die Sunna kennen, werden wissen, dass dieser der Dajjal ist. Und in Bezug auf diesen einen jungen Mann gibt es eine andere Überlieferung, die etwas ausführlicher ist, um uns zu zeigen, wer dieser junge Mann ist. Abu Sa'id al-Khudri überlieferte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist und teilen auch in Bukhari, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal wird kommen und ein Jugendlicher wird sich zu ihm begeben. Und die Schergen des Dajjal, also die Anhänger des Dajjal, und ihr solltet wissen, die größte Gruppe wird, wenn die Juden sein aus Iran, mit 70.000. Sie werden ihm folgen, weil die Juden glauben, dass dieser Dajjal ihr Erlöser ist. Deswegen werden sie ihm folgen. Und wenn dieser eine Junge, der voller Glaube ist und der die Sunna kennt, und die Warnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennt, wenn dieser zum Dajjal kommt, werden ihn diese Schergen des Dajjal festhalten und sie werden ihn fragen, wo willst du hin? Und er wird sagen, zu diesem, der gekommen ist. Und sie werden zu ihm sagen, glaubst du etwa nicht an unseren Herrn? Glaubst du nicht an unseren Gott? Und sie meinen damit den Dajjal. Und er wird sagen, dieser Junge, unser Herr ist unverkennbar. Weil er weiß, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal ist einäugig, aber unser Gott ist nicht einäugig. Er sagt, unser Herr ist unverkennbar. Daraufhin werden diese Leute sagen, tötet ihn, tötet diesen Jungen. Aber die anderen werden sagen, unser Herr, also ihr Dajjal, hat befohlen, dass niemand getötet werden soll, außer von ihm. Und sie packen sich diesen Jungen und bringen ihn zum Dajjal. Und der Junge, sobald er den Dajjal sieht und liest zwischen seinen Augen Käfir, wird er sagen, oh Leute, dieser ist der Dajjal, den der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Daraufhin wird der Dajjal befehlen, diesen Jungen auf den Bauch zu Boden zu werfen. Und er wird sagen, packt ihn und schlagt ihn. Sie sollen ihn quälen, sie sollen ihn foltern. Und man nimmt ihn und verprügelt ihn. Und dann wird der Dajjal sagen, willst du nicht an mich glauben? Und der Junge wird sagen, du bist wahrlich der falsche Messias. So wie der Gesandte Allah dich beschrieb. Und dann befiehlt er und es wird eine Säge gebracht. Und dann wird dieser Junge von ab seinem Scheitel in zwei Hälften geteilt. Und dann wird dieser Dajjal zwischen beiden Hälften gehen. Und er wird zu ihm sagen, steh auf. Und der Junge wird aufstehen. So, als wäre nichts passiert. Und dann wird der Dajjal zu ihm sagen, glaubst du nun an mich? Und dieser Junge, Gläubige, er wird sagen, ich bin mir deiner niemals sicherer gewesen, dass du der Dajjal bist. Und dann wird er zu den Leuten sagen, oh ihr Leute, er wird nach mir keinen mehr so quälen können. Glaubt nicht an ihn. Und dann wird sich der Dajjal ihn schnappen und versuchen, ihn zu schlachten. Von einem Ort zum anderen Ort. Und schaut, Allah subhanahu wa ta'ala wird es nicht mehr zulassen. Der Gesandte Allah sagte, doch Allah wird ihn an dieser Stelle von seiner Kehle bis zum Schlüsselbein in Messing verwandeln, sodass er ihn nicht überwältigen kann. Und dann wird er ihn, also der Dajjal, an seinen Händen und Füßen packen und ihn fortwerfen. Und die Leute werden denken, er habe ihn in das Feuer geworfen, während er in Wirklichkeit ins Paradies geworfen wurde. Weil wie gesagt, er wird Feuer und Paradies mitbringen. Und er wird ihn ins Feuer werfen und die Leute werden denken, das ist das Feuer, aber in Wirklichkeit ist das Paradies. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Junge wird den höchsten Märtyrertod bei dem Herrn der Welten erfahren. Deswegen schaut, wie gewaltig dieser Dajjal sein wird, wie gewaltig seine Versuchung sein wird. Aber diejenigen, die gläubig sind und die Sunna kannten, sie werden sich nicht täuschen lassen von ihm. Und sie werden auf ihn nicht reinfallen, sie werden ihn kennen und sie werden wissen, dass er der Dajjal ist, dieser lügende Messias. Und als Abschluss und zum Schluss einen Hadith, der wirklich gewaltig ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtete hier über einen Sahabi, der etwas gesehen hat und erfahren hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert über einen Sahabi, der etwas gesehen hat. Fatima bint Qais radiallahu anha, sie sagte, ich hörte den Ruf des Rufers, den Rufer des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der rief, As-salata jami'ah. Immer wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Menschen was mitteilen wollte, was wichtig war, hat er sie zusammengerufen. Und so kamen sie alle in die Moschee und reihten sich auf. Und diese Sahabia, Fatima bint Qais, sie betete bei den Frauen in der ersten Reihe, also die Reihe, die hinter den Männern kommt. Und als sie dann das Gebet beendet haben, stieg der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf die Minbar. Er setzte sich hin und lachte. Und dann sagte er zu den Leuten, jeder Mensch soll auf seinem Gebetsplatz bleiben. Und dann fragte er sie, wisst ihr, warum ich euch versammeln ließ? Und sie sagen, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagt, bei Allah, ich ließ euch weder für eine Ermahnung noch für eine Warnung versammeln. Jedoch versammelte ich euch, weil Tamim ad-Dari ein christlicher Mann war, der kam und hierauf den Treueschwur ablegte und Muslim wurde. Und er erzählte mir eine Erzählung, welche mit denen übereinstimmte, worüber ich euch vom lügenden Messias berichtete. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hier über diesen Sahabi, der früher Christ war, aus Jemen. Und dem ist etwas passiert, was genau mit dem übereinstimmt, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Sahaben über den Dajjal erzählte. Und dann erzählte der Gesandte Allahs, er sagte, dieser Sahabi war, bevor er Muslim wurde, mit 30 Leuten auf dem Schiff unterwegs gewesen. Sie wollten Handel treiben, waren auf dem Schiff unterwegs gewesen. Und dann war das Meer stürmisch gewesen, Wellen. Das Meer war stürmisch gewesen. Und einen Monat lang schlugen die Wellen sie im Meer herum. Einen Monat lang. Und dann kamen sie an eine Insel und dachten sich, wir ruhen uns hier an dieser Insel aus, bis die Sonne untergeht. Und dann gingen sie auf diese Insel. Und als sie dann auf dieser Insel waren, haben sie ein Tier gesehen, was voller Haare war. Man wusste nicht, ist das sein Kopf oder ist das sein Hintern? Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Komplett voller Haare war dieses Tier gewesen. Und sie haben sich gewundert. Und sie sagten, wehe dir, wer bist du? Und dieses Tier sagte zu ihnen, ich bin Al-Jassasa. Und sie sagten, und was ist Al-Jassasa? Und die Gelehrten sagen, Al-Jassasa, damit ist gemeint, oder einige Gelehrten sagen das, ich bin die Spionierende, die für den Dajjal spioniert. Also sie fragten sie, und was ist Al-Jassasa? Und sie erwiderte, oh Leute, geht zu diesem Mann in diesem Kloster, denn er sehnt sich nach eurer Kunde. Fragt mich nicht, da ist hinten ist ein Mann, geht zu ihm, der erwartet euch. Er will wissen, er will einiges von euch wissen. Und der Belieferer sagte, als sie uns einen Mann nannte, fürchteten wir uns vor ihr, da sie ein Teufel sein könnte. Sie liefen weg, sie hatten Angst vor diesem Tier gehabt, das sahen sie noch nie zuvor. Und sie liefen in diese Höhle oder diesen Kloster, wo dieser Mann sein sollte. Und sie sagten, als wir dann da waren, sahen wir den gewaltigsten Menschen. Eine gewaltige Person sahen wir da, einen Menschen. Seine Hände waren an seinem Hals und von seinen Knien bis zu seinen Knöcheln mit Eisen gefesselt. Festgebunden war er gewesen. Und sie sagten, weh dir, wer bist du? Und er sagte zu ihnen, ihr werdet bald über mich erfahren. Ich werde euch noch sagen, wer ich bin. Aber jetzt will ich einige Sachen von euch wissen. Und dann sagte er zu ihnen, wer seid ihr? Und sie sagten, wir sind Leute aus Arabien. Und sie erzählten ihm die Geschichte, sie waren auf dem Schiff gewesen und so weiter und so fort. Und dann fragte er sie, berichtet mir von Baysan. Er wird sie jetzt drei Fragen stellen und all diese Orte, über die er jetzt ausfragen wird, werden in Palästina sein. Er fragt sie jetzt über diesen einen Ort in Palästina. Sie sagen zu ihm, was möchtest du darüber erfahren über diesen Ort? Er sagt zu ihnen, ich frage euch über ihre Dattelpalmen, tragen sie Früchte? Sie sagen, ja, sie tragen Früchte. Und er antwortet ihnen, sie werden bald nicht mehr Früchte tragen. Und dann fragt er sie weiter, berichtet mir von dem See von Tabariya. Und wenn ihr in Google nachsucht nach diesem See, das heißt Genezareth, auch in Palästin. Und er sagt, und sie sagen zu ihm, was möchtest du darüber erfahren? Und er sagt, ist in ihr Wasser? Sie werden sagen, ja, sie ist voller Wasser. Und er wird sagen, das Wasser wird bald verschwinden. Und ich habe gestern noch nachgeschaut, sie haben geschrieben, in der Berichterstattung steht, in den letzten Jahren ist es um mehr als 5 Meter gesunken. Der Dajjal sagt, das Wasser wird bald verschwinden. Und dann sagt der Dajjal weiter, berichtet mir von der Quelle Surar. Und sie werden sagen, was möchtest du darüber erfahren? Und er wird sagen, gibt es in dieser Quelle noch Wasser? Und bepflanzen die Bewohner die ihren Acker damit? Und sie sagen, ja, da gibt es noch genug Wasser. Und dann fragt er sie, berichtet mir vom Propheten der Analphabeten. Was hat er bewerkstelligt? Und damit meint er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und sie werden sagen, er verließ Mekka und ließ sich in Yathrib in Medina nieder. Und er wird sagen, haben ihn die Araber bekämpft? Und sie werden sagen, ja. Und er sagt zu ihnen, was hat er mit ihnen gemacht? Und sie haben ihm jetzt darüber berichtet, dass er mit den Arabern, die in seiner Umgebung waren, gekämpft hat und dass er die besiegt hat und so weiter und so fort. Und dann fragt er sie, ist es wirklich geschehen? Das, was ihr mir alles erzählt hat, ist es wirklich geschehen? Und sie werden sagen, ja. Und dann wird er sagen, wenn dies so ist, dann ist es besser für sie, ihm zu gehorchen. Der Dajjal sagt ihnen, es ist besser für die, dass sie auf ihren Propheten hören. Und dann sagt er weiter, ich werde euch von mir berichten. Jetzt werde ich euch sagen, wer ich bin. Ich bin der Messias und es ist die Zeit gekommen, dass ich bald herauskommen werde. Hierauf wandere ich auf der Erde umher und lasse keine Stadt, ohne dass ich sie in Kürze von 40 Nächten bereisen werde, außer Mekka und Taiba. Taiba ist Medina gemeint. Denn diese beiden werden mir verwehrt werden. Jedes Mal, wenn ich in diese Städte eindringen möchte, steht in ihr oder vor ihr ein Engel, in dessen Hand ein Schwert ist und der mich davon abhalten wird. Das heißt, er berichtet ihnen, so wie der Gesandte Allah gesagt hat, dass er 40 Tage bleiben wird. Er sagt zu ihnen, ich werde 40 Tage umherreisen und jeden Ort erreichen, bis auf diese zwei Städte. Ich werde versuchen, in sie einzudringen, aber dort werden Engel sein, die sie beschützen mit Schwertern, sodass ich dort nicht eindringen werden kann. Und der Gesandte Allah sagte dann weiter, Fatima erzählte, dass er mit seinem Stock auf die Mimbar schlug, als er dann auf den Mimbar gestiegen war und sagte, das ist Taiba, das ist Taiba, das ist Taiba. Und dann sagte er, habe ich euch nicht davon berichtet? Und die Sahaba sagten ja. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam abschließend, die Erzählung von Tamim, von diesem Sahabi, hat mir deswegen gefallen, weil er mit dem übereinstimmte, wovon ich euch über ihn, über Medina und Mekka erzählte. Deswegen erwähnen wir diese Sachen, um von dieser Gruppe zu sein, die, wenn der Dajjal erscheint, sie wissen, dass er Dajjal ist. Und schaut, wie gewaltig die Prüfungen sein werden. Was er alles befehlen wird, was geschehen wird. Aber diejenigen, die wissen, dass er der Dajjal ist, und diejenigen, die gläubig sind und deswegen auch lesen werden zwischen seinen Augen, dass er Kafir ist, diese werden Abstand von ihm nehmen. Und deswegen ist jetzt die entscheidende Frage die, wie kann man sich retten vor diesem Dajjal? Und kann dieser Dajjal getötet werden? Wenn ja, wer bringt ihn um? Das werden, inshallah, die nächsten Themen in der kommenden Freitagspredigt sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Versuchung des Dajjal bewahren. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.